Band 3, Kapitel 35 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Katha Maiden. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 35. Endlich erreichte man, 4 Tage nach dem Aufbruch von Dura, näher am Euphrat, wieder fruchtbares Land. Die Stadt Annata, auf einer Insel des mächtigen Stroms gelegen, durch Befestigungen auch auf dem linken Ufer geschützt, machte Miene, den Weiterzug des Heeres zu sperren. Allein als die Kriegsschiffe drohend heranbrausten, erschraken die assyrischen und arabischen Bewohner und baten, indem sie als Zeichen der Unterwerfung einen bekränzten Stier übersendeten, um Schonung. Hier wurden Römer befreit, die vor vielen Jahrzehnten in Gefangenschaft geraten waren. Sie dankten Julian und Max, dem Befreier. Erst jetzt, bei dem tiefen Eindringen in den Südosten, stieß das Heer auf Widerstand. Die Perser wollten wenigstens ihre reiche Provinz Assyria verteidigen. Denn die List Julians war vollständig gelungen. Der Großkönig hatte, getäuscht durch seine getäuschten Kundschafter, all seine ungezählten Scharen gen Norden an den Tigris entsendet, den allein er gefährdet glaubte. So war es gekommen, dass die Römer ohne Schwertschlag so tief in sein Reich eindringen konnten, bis 120 Stunden von Circesium. Die Verteidiger machten sich im freien Feld erst spürbar bei der alten Wallmauer von Makepracta, die Weiland die Könige der Assyrer zum Schutz ihrer Grenzlande gegen die Einfälle der Meder errichtet hatten. Sie lag längst in Trümmern. Durch Eilboten hatte Sapor seine nach Norden entsendeten Heere zum größten Teil zurückbefohlen. Nun endlich waren der persische Kronfeldherr, der Surenas, und Malek Rhodosakes, der Emir der Araber des Stammes Ghassan, an dem Euphrat eingetroffen. Jedoch wagten sie, trotz ihrer starken Übermacht, keine Schlacht. Sie begnügten sich, den Zug des Römerheeres überall mit ihren ungezählten leichten Reitern zu umschwärmen, wie die Geier der Wüste den einsamen Wanderer, jeden Zurückgebliebenen abzufangen, auch gelegentlich eine kleine Abteilung anzufallen. Als bei einem solchen Anlass Fahrlässigkeit und Feigheit 3 Geschwadern thessalischer Reiter eine arge Schlappe zuzogen, sie ließen sich von den parthischen berittenen Bogenschützen des Surenas überfallen und eine Standarte abnehmen, da ließ Julian, der auf die Meldung hin selbst, von der Tafel aufspringend, herbeigejagt war, die Angreifer zu vertreiben, die ganze Strenge altrömischen Kriegsrechts walten. Die beiden schuldigen Tribuni wurden aus dem Heere gestoßen, 10 der feigsten Reiter hingerichtet, alle aber, nachdem man ihnen die Pferde und die Speere abgenommen, zur Strafe zu dem beschwerlichen und minder rühmlichen Trossdienst bei dem Gepäck verurteilt. Kleinere Städte wie Tiluta und Acheachala und unbedeutende Burgen ließ der Zug als ungefährlich an dem Weg liegen. Andere Städte wie Baraxmalcha, Diakira, Pasogardana fand man geräumt und verlassen. Wirksamer noch als ihre parthischen und sarazenischen Reiter, riefen die Feinde gegen die Eindringlinge ihre Ströme zu Hilfe. Sie durchstachen bei der Annäherung der Römer die Deiche, welche die zahlreichen Kanäle zwischen Euphrat und Tigris verbanden und deren Bewässerungen das Land seine überschwängliche Fruchtbarkeit verdankte, so dass Weizen und Gerste hier das 300-fache der Aussaat trugen. Jetzt verwandelten die Assyrer ihr reiches Land in einen See. Die Wasser der Kanäle überfluteten alle Straßen und machten sie ungangbar. Wiederholt drang nachts die plötzlich bewirkte Überschwemmung in das römische Lager, Mann und Tross ertränkend. Allein Julians findiger Geist und die unermüdliche Anhänglichkeit der ihm blind vertrauenden Legionen überwanden alle Schwierigkeiten. Zu vielen Tausenden wurden die herrlichen Palmen gefällt, die den Reichtum wie den Schmuck der Landschaft bildeten. Zählten doch die dankbaren Assyrer der Verwendungen 365 auf, so viele als Tage im Jahr, zu denen Stamm, Zweige, Blätter, Saft und Frucht der göttlichen Palme ihnen dienten. Ganze Wälder dieser Bäume wurden nun gefällt, die unterbrochenen Straßen auszuflicken, die Dämme zu ersetzen, kleinere Kanäle zu überbrücken, Flöße zusammenzufügen, auf denen breitere Wasserläufe überschritten wurden. Julians Erfindung war es, das Schwimmen dieses Gezimmers durch lufterfüllte Schweinsblasen und Schläuche auch bei schwererer Belastung zu sichern. Er selbst schwang so eifrig Axt und Schaufel, dass die des Schreibrohres gewohnte Hand bald schmerzende Schwielen trug. Sein Purpur bleichte, so oft war er bei der Arbeit von dem spritzenden Wasser durchnässt. Eine Erholung schien es den Legionen, als sie, nach Überwindung dieser Schwierigkeiten, endlich Kriegsarbeit zu tun bekamen. Den Weg nach Ktesiphon, der Hauptstadt des Großkönigs, sperrte etwa 20 Stunden weiter Euphrat aufwärts die starke Feste Pirisabor, die zweite Stadt des Landes, groß, wohlverteidigt durch eine hohe Doppelmauer und einen Arm des Stromes. Mutig wehrten sich der Satrap Mamerses und die zahlreiche Besatzung. Aber ein neuer, von Julian erfundener Sturmbock zerschmetterte schon am zweiten Tage der Belagerung mit einem von dem Erfinder selbst gezielten Stoß eine Mauerecke. Durch die Bresche drangen die Kornuti, von Jovian geführt, in die Stadt und trieben die Verteidiger in die Hochburg hinter der zweiten Umwallung. Sofort begann der Angriff auf diese. Anfangs wurden die Römer durch die Geschosse hoch von der Mauer her stark gelichtet, ein paar ihrer Katapulte und Ballisten durch Felsstücke zertrümmert, andere durch Feuerpfeile in Brand geschossen. Jedoch am Abend des Tages nahte sich, langsam geschoben, aber unaufhaltsam näher dringend, den erschreckenden Verteidigern ein nie gesehenes Ungeheuer. Eine Helepolis, Städtebezwingerin. Eine ebenfalls von dem Philosophlein erheblich vervollkommnete Erfindung. Auf gewaltigen Rädern, von vielen Hunderten von Kriegern gezogen, ein Kriegsturm, dessen oberstes Stockwerk die Wallkrone überhöhte. Julian stand auf dieser obersten Brüstung. Er erteilte, nach unten rufend, die Befehle. Da ward der Tollkühne zu Boden geschleudert, von einem Gewölk von Geschossen und schweren Steinen. Aber sofort sprang er, stark blutend, wieder auf. Und als er mit eigener Hand das Seil durchhieb, das bis dahin die Zugbrücke zurückgespannt gehalten hatte, diese Brücke dröhnend niederschlug und der Imperator, allen voran, festen Schrittes auf die Mauerkrone trat, da entfiel den Persern der Mut. Sie warfen die Waffen weg und baten um Gnade, die Julian dem tapfern Satrapen und den noch übrigen 3.500 Verteidigern gern gewährte. Allein nachdem der reiche Vorrat an Getreide, Waffen, kostbarem Gerät unter die Sieger verteilt, anderes für den Weiterzug aufgespart, das Überflüssige in den Euphrat geworfen war, schleuderte Julian selbst die Fackel in die Stadt. »Armida ist gerecht«, rief er. »Ich hatte es dem Genius Roms gelobt. Der erste Sieg über die Perser. Was werden meine lieben Antiochener sich freuen?« Altrömische Kriegssitte immer gern erneuernd, überreichte er vor dem versammelten Heere Jovian eine Mauerkrone, weil er, auf Leitern stürmend, der Erste auf dem Walle von Hoch Pirisabor gewesen war. Und als die Krieger ihn drängten, auch sich selbst diese Ehre zuzuteilen, als dem Vordersten auf der Fallbrücke, lehnte er das ab, indem er lächelte. »Ich bin nur von oben her auf den Wall gelangt.« Bei dem Nachtmahl lachte Serapio. »Denk nur, Pontifex Maximus, auch dein Theologe, der Sachse, ist vom Heiligen Geist erfüllt, wenigstens von dem der Enthaltsamkeit und der Einfalt. Sieh nur, er schenkt dir diese herrlichen Perlen.« Dabei schüttete er zwei Hände voll der wertvollsten Perlen auf den Tisch. »Das ist ja ein Vermögen«, staunte Jovianus. »Jawohl. Sigibrand fand in einem halbverbrannten Hause, wohl eines Schmuckhändlers, einen sehr schönen, wasserdichten Ledersack. Er warf seinen zerrissenen Brotbeutel von Segeltuch fort und füllte den Erbeuteten mit Brot und Fleisch, indem er den Inhalt, runde Steinchen, Kinderspielzeug, meinte er, durchs Fenster auf die Straße warf, wo ich vorüberging. Meine Belehrung schlug er in den Wind. »Bringen Sie dem gütigen Feldherrn«, rief er. »Ich mag nichts Überflüssiges tragen bei solcher Hitze.« »Wir wollen Sie für den Mann verwahren«, schloss Julian. »Nicht alle Theologen sind so uneigennützig.« Allein noch war der Weg nach Ktesiphon nicht frei. Etwa 15 Wegstunden weiter stromabwärts erhob sich zum Schutz der Hauptstadt eine zweite Festung, Masamalcha. Ebenfalls eine Doppelmauer von Ziegeln und Erdpech, ein tiefer Graben und 16 starke Türme verteidigten die Burg. Sie konnte nicht unbezwungen im Rücken bleiben, sollte Ktesiphon angegriffen werden. Julian übernahm selbst die Leitung der Belagerung, während er Jovian mit einer starken Schar aussandte, bis gegen Ktesiphon und den Tigris hinzustreifen und Überraschung durch ein Entsatzheer zu verhüten. Bei dem ersten Ritt, welchen der Feldherr unternahm, die äußerste Befestigungslinie zu erkunden, drohte ihm abermals, wie kurz vorher auf dem Kriegsturm, haarscharf der Tod. Zwei vornehme Perser, die aus Pirisabor entkommen, ihn kannten, hatten bei Ormuz geschworen, ihr Leben zu opfern, diesen unaufhaltbaren Feind des Großkönigs zu erlegen. Wie nun der Imperator gespannt nach vorwärts spähte, die Höhe des Walles abschätzend, sprengten sie plötzlich aus der Pforte des Seitenturmes mit geschwungenem Krummsäbeln auf ihn los. Beide Hiebe zugleich fing er geschickt mit dem runden Reiterschild und stieß mit dem Schwerte den einen Angreifer vom Ross, während der andere von Nevitas Speere fiel. »Dank dir, Freund«, sprach Julian, ihm die Hand reichend. »Seltsam, dass Zeus Soter zu meiner Errettung sich so gern der Germanen bedient.« Während nun in den nächsten Tagen scheinbar nur die Belagerungsmaschinen die Welle bedrohten, ließ der Erfindungsreiche in den dunklen Nachtstunden einen Minengang graben. Serapio, Nevita und Dagalaif erboten sich, das schwierige Werk zu übernehmen und vollendeten es vortrefflich zum Staunen der Römer. »Nicht nur Bären, auch Maulwürfe können sie sein, diese Barbaren«, sprach Julian verwundert. Unter dem Festungsgraben durch war die Ziegelmauer dahinter erreicht und an einer schmalen Stelle durchbrochen worden. Serapio führte, als der Vorderste, die drei erlesenen Kohorten, 1500 Mann, die um Mitternacht, einer hinter dem anderen, geräuschlos in die lange, dunkle Röhre tauchten. Nicht ohne Bangen sah Julian ihre Helme im Schoß der Erde verschwinden, denn bei der raschen Arbeit hatten weder die Stützbalken noch die Luftlöcher überall in genügender Zahl angebracht werden können. Aber unverschüttet, unerstickt, unentdeckt gelangte die kühne Schar durch den engen Gang. Schon spürte Serapio den Atem der freien Luft, er arbeitete sich aus dem schmalen Loch empor, er stand in der Stadt, hinter dem Wall. Er berührte stumm seinen nächsten Hintermann, Voconius, dieser seinen Folger, und so ging es zurück bis zum Eingang der Mine. Jetzt gab Julian, an der Außenmündung gespannt harrend, das Zeichen. Die Trompeten schmetterten rings um die Festung her, mit Fackeln brachen die Römer schreiend aus ihrem Lager. Ein allgemeiner Sturm sollte mit seinem Lärm die Verteidiger ablenken von der wahren Gefahr. Mit stolzem Gleichmut sah der Befehlshaber der Feste, der Satrap Nabdates, von den Zinnen auf diesen verfrühten Sturmlauf herab. Er steckte den krummen Säbel ein, ließ sich eine Lira bringen und sang höhnend auf die Römer herab. Groß ist Julianus, aller Mäuslein größte Maus, aber größer doch ist Sapor, aller weißen Elefanten weisester und heiligster. Eher wird Julian das Mäuslein stürmen Ormuz Sternenfeste, die sich hoch am Himmel hinwölbt, als den Wall von Masamalcha. Es war sein letztes Wort, denn im selben Augenblick hieb ihn Serapio nieder. Der war mit einem Teil der Seinen von der Straße in einen der leeren Türme gedrungen, deren Verteidiger alle auf der Mauer standen, leise die Schmaltreppe hinaufgeeilt und nun aus dem Turmtor auf den Wall gelangt. Zugleich hatte Voconius das nächste Stadttor von innen aufgestoßen und die Stürmer hereingerufen. Da war es aus mit Masamalcha. Die Feste ward der Erde gleichgemacht und sofort, aus den noch rauchenden Trümmern hinweg, riss der Unermüdliche sein Heer vorwärts nach Ktesiphon, dem so heiß ersehnten Ziel. Wie der Feldherr bei dem Aufbruch über die Brandstätte auf das Südtor zuritt, glaubte er, aus einem der halb verbrannten Häuser ein leises Wimmern zu vernehmen. Augenblicklich war er aus dem Sattel, schon stand er in dem vordersten Wohnraum des Häusleins. Da lag über den mit Asche bedeckten Herd, hingestreckt, ein schöner Knabe von etwa 10 Jahren, das Antlitz und die braun lockigen Haare von Rauch und Kohle geschwärzt. Er umfasste mit beiden Armen die Trümmer des herabgestürzten Herdgottes. Julian richtete den Klagenden auf und sprach ihn auf Persisch an, aber der Knabe gab durch Zeichen zu verstehen, dass er stumm sei, nicht antworten könne. »Wo sind deine Eltern?« fragte der Imperator. Weinend deutete das Kind. »Tot! Verschwunden! Wie heißest du, Armer?« Da wandte sich der Kleine zu der von Asche bedeckten Herdplatte und schrieb auf diese mit dem Zeigefinger in lateinischer Sprache. »Infortunatus« nannte mich stummen die Mutter, eine gefangene Römerin. »Nun«, rief Julianus, freundlich über des Knaben Gelock streichend, »diesen traurigen Namen will ich nach Kräften widerlegen.« »Ihr Freunde«, sprach er zu den jetzt Eintretenden gewendet, »als meinen Anteil an der Beute von Masamalcha verlange ich nur diesen armen Knaben. Komm, Infortunatus, gib mir deine Hand. Du teilst fortab mein Zelt. Du sollst nicht ganz Infortunatus bleiben.« Auf dem Wege nach der Hauptstadt des Perserreiches trafen die Vordringenden an den Ufern des Tigris eine Reihe jener mit jedem Reiz geschmückten Gärten, der Paradiese, die dies Volk mit altgepriesener Kunst anzulegen verstand. Bunte Blumenbeete, in allen Farben strahlend, die Teppichgärtnerei hat hier ihre Heimat, Schattenhaine, plätschernde Springbrunnen überall. In besonderen Jagdgehegen des Großkönigs wurden Elefanten, Löwen, Tiger, Panther, Leoparden, Bären, Wildeber in Menge gehalten. Julian ließ hier der Jagdlust seiner Germanen freien Lauf und das Kleeblatt sowie Serapion erschienen am ersten Abend bei den Lagerfeuern ganz unkenntlich in den Fällen der erlegten Ungetüme. Der Theologe schwitzte unter der Last von zwei Löwenfällen, die er von dem Tigris an die Weser, seinen beiden Buben mitzubringen, bei Sasselnot gelobte. Auch Julian erlegte dort mit vier Lanzenwürfen einen mächtigen Löwen, dessen Fell er fortab statt des Kriegsmantels über sein einfaches Lager, eine Schüttung Schilf, spreitete. Der Feldherr wusste aus der Geschichte früherer Perserkriege, ja auch noch aus den Niederlagen seines Vorgängers, dass wiederholt die Pferde der römischen Reiterei vor dem Anblick, dem Trompeten, man sagte auch vor dem Geruch der Elefanten gescheut und in unaufhaltsamer Flucht das eigene Fußvolk niedergerannt hatten. Er beschloss, die Tiere an Anblick und Anhören jener Ungetüme zu gewöhnen, indem er selbst, seinen Reitern zum Vorbild, unermüdlich viele Dutzende von Pferden, trotz ihres heftigsten Sträubens, einigen erbeuteten und eingekauften Elefanten entgegenführte, nicht ohne wiederholt von den entsetzt steigenden, sich bäumenden, davonrasenden abgeworfen zu werden. »Solche Beschäftigung für einen Philosophen«, lachte er, sich die schmerzenden Schenkel reibend, »wie damals das Stangenspringen zu Vienne. Seltsam geht er doch um mit seinen Göttern, der Pontifex Maximus«, sprach Serapio lachend zu Jovian. »Wieso?« »Er hat für den letzten Sieg Ares 10 untadelige Stiere geopfert. Einer riss sich los, ward mit Mühe eingefangen und geschlachtet und erwies nun, wohl weil sich das arme Vieh mit Recht lebhaft geärgert hatte, ungünstige Zeichen an Leber und Galle. Was tut der fromme Opferer? Ganz unwillig erklärt er Vater Zeus, er werde fortab dessen Sohn Ares nie mehr opfern. Er verklagt ihn Gott bei dem Vater. Das ist ganz ähnlich wie bei uns daheim, ein Alemannenkönig ein Holzbild des Schwertgottes ins Feuer geworfen hat, als er, nach vielen Opfern um Sieg, gleichwohl geschlagen nach Hause kam. Aber jener Gaukönig Ebugrim gab sich wenigstens nicht für einen Philosophen.« Damals erfüllte der Name Julians die Perser mit solchem Schrecken, dass er von ihren Malern dargestellt wurde als ein rasender Löwe, aus dessen aufgerissenen Rachen ein allverzehrender Feuerstrom sprühte. Aber diese seltsam gemischte Seele, dieser kriegerische Stürmer, hatte doch gar nichts von einem reißenden Tier, nicht einmal von einem begehrlichen Menschen. 3 Sommerpaläste des Großkönigs waren auf dem Wege von Masamalcha nach Ktesiphon angetroffen worden. Aus dem ersten hatten die zahlreichen Weiber und Mädchen nicht mehr geflüchtet werden können, die hier die Frauenhäuser Sapors füllten. 30 von ihnen wurden gefangen. Lysias suchte Julian am Abend in seinem Zelt auf. Er fand ihn, eine Schrift des Maximus, auf den Knien, aber er las nicht. Sein Blick ruhte auf einer kleinen Zeichnung. Die stellte ein zartes Frauenantlitz mit wunderbar fein geschnittenem Profile dar. Der Witwer hatte selbst diese Nachbildung der Büste zu Paris gefertigt. »So schöne Beute«, begann Lysias, »hat wohl kaum ein Eroberer gemacht, seit deinem Vorbild Alexandros hier in denselben Landen. Ich habe im Leben nicht so reizvolle Mädchen gesehen, als deine Brakati heute gefangen. Ich bin ein alter Mann, aber sogar mich durchzuckte der Anblick.« »Ich hörte davon«, erwiderte Julian und seufzte. »Willst du sie nicht wenigstens einmal sehen?« fragte Lysias lauernd. »Nein, wozu? Man soll sie schonen, sie sollen, wünschen sie es, zu den Vestalinnen nach Circesium gelassen werden.« »Du lebst so einsam, entbehrest du denn nichts mit 32 Jahren?« »Oh ja, rufe mir doch endlich, du hast es schon vor länger als einem Monat versprochen, das Schattenbild dieser da zurück. Nur auf einen Augenblick. Und nimm den Dank meines ganzen Lebens dafür.« »Geduld, bald kommt die Zeit. Ich muß die Gegenstellung von Venus und Jupiter am Himmel abwarten. Alsbald rückte nun das Römerheer gegen die Hauptstadt Sapors heran, das schätzereiche Ktesiphon, die Winterresidenz der Sassaniden auf dem Nordufer des Tigris. Sie war eine starke Festung, südlich durch den Strom, nördlich durch Sümpfe, östlich und westlich durch sturmfreie Mauern geschützt. Auf dem Südufer, gerade gegenüber, lag die Zwillingsstadt Seleukia, die alte Kolonie der Seleukiden, in der Sprache der Assyrer Koche genannt. Noch gar manches Hindernis aber trennte die Angreifer von ihren Zielen. Zunächst stieß das Landheer auf diese ebenfalls sehr starke Festung Koche, vor der es im Süden festgehalten war. Dann musste es, um Ktesiphon auch von Norden wirksam einschließen zu können, den reißenden Tigris überschreiten, und endlich schien es nahezu unmöglich, die zur Beherrschung des Tigris unentbehrliche Flotte aus dem Euphrat, auf welchem sie herangeschwommen war, in jenen Strom zu schaffen. Denn der einzige Verbindungsweg zwischen beiden Flüssen, Nahar Malcha, der königliche Kanal, zog unterhalb der Schwesterstädte. Und ganz undenkbar war es, die Flotte, unter dem Widerstand beider Festungen, den Tigris zu Berg zu schaffen. So konnten also Landheer und Flotte, durch die Schwesterburgen getrennt, einander nicht unterstützen. Ratlos standen Severus und die alten Berufssoldaten vor der Schwierigkeit. Aber das Philosophlein fand Auskunft. Der Mystiker und Grübler ließ sich eines Nachts in dem Lager vor Koche, nach Verabschiedung des ratlosen Kriegsrats, wie er den Freunden lächelnd nachrief, von Oribasius, der jetzt auch die mitgeführten Bücher unter seiner Aufsicht hielt, die Geschichtsschreiber aussuchen, welche den Feldzug seines großen Vorgängers Trajan wider die Perser behandelten. Er glaubte sich eine Angabe zu erinnern. »Richtig«, rief er nach langem mitternächtigen Suchen in Marius Maximus. »Nun werden wir die Leutchen da drüben erstaunen.« Am anderen Morgen ließ er durch seine Reiter einige Bauern aus den Dörfern stromaufwärts aufgreifen und vorführen. Er hatte während dieser Monate so viel von der Landessprache gelernt, dass er sie selbst, ohne Dolmetsch, vernehmen konnte. Reich beschenkt entließ er die Erschrockenen. »Es ist, wie ich gedacht. Nun an die Arbeit. Das halbe Heer greift wieder zur Schaufel. Die andere Hälfte steht in Waffen bereit.« Julian hatte sich richtig erinnert, dass Trajan bei seiner Belagerung von Ktesiphon einen Kanal aus dem Euphrat in den Tigris oberhalb der beiden Städte gezogen hatte. Dieser lag seit lange verschüttet und versandet, aber durch die Arbeit von 30.000 Händen unter Julians unermüdlicher Anspornung und Mitwirkung ward der Wasserlauf in wenigen Tagen wieder fahrbar gemacht. Und zum Entsetzen der Perser und Assyrer auf den Wellen der Festen rauschte die Römerflotte triumphierend auf dem erneuten Kanal von dem Euphrat in den hoch aufschäumenden Tigris. Julian stand im vollen Schmuck und Gewand des Imperators am Bugspriet der vordersten Triere und brachte unter einem Hagel von Perserpfeilen den beiden Stromgöttern einen Weiheguss aus goldener Schale dar, die er von ihm selbst gedichtete griechische Verse sprechend schließlich in die Fluten des Tigris warf. Ende von Band 3, Kapitel 35.